Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders CBS veröffentlichte jüngst die Notzeitmaßnahmeversammlung des Rates der christlichen Kirche Südkoreas eine politische Erklärung für den Frieden der Koreanhalbinsel und behauptete warnend, dass die südkoreanische Regierung auf starken Widerstand der Bevölkerung und Nation stoßen würde, wenn sie die nationale Teilung für ihre Sicherheit nutzen wolle.